Ein Freundschaftsmeeting mit den Rentnerinnen fand am 9. März im Daedonggang Clubhouse für das diplomatische Korps in Pyongyang statt. Daran nahmen die Mitarbeiter des Zentralvorstandes des Koreanischen Verbandes für Rentnerschutz und der betreffenden Bereiche und die Rentnerinnen der Stadt Pyongyang teil. Dazu wurden die Frauen der ausländischen Botschaften und der Vertretungen der internationalen Organisationen in der TVRK eingeladen. Auf der Veranstaltung betonten die Rentnerinnen, dass dank der Rentnerschutzpolitik der Partei der Arbeit Koreas alle Rentner entsprechend ihren Forderungen und Fähigkeiten an den sozialen Tätigkeiten aktiv teilnehmen, zum Gedeihen des Landes beitragen und ein sinnvolles Leben führen. Im Anschluss daran gab es die künstlerischen Darbietungen der Mitglieder der Kultur- und Kunstgesellschaft der Rentner Koreas und der Schüler der Oberschule Ragun im Stadtbezirk Potonggang. Danach seien die Teilnehmer die Rentnerinnen, die Kunstwerke schaffen.